Wabbel doch nicht. Wabbel doch nicht. Wabbel doch nicht. Babbel doch nicht. Ich fress deutsche Rapper, heißt ich hab den Hunger. Ich schreib ganz allein 30 Seiten runter. Dein Schlagersong ist keine geile Nummer. Die am meisten gestraft ist deine Mutter. Im Zimmer der Fans hängen meine Poster. Ich zeige dir wieder die kalte Schulter. Ich verfalle grad wieder in alte Muster. Ja, das Weiße läuft mir den Hals herunter. Vielleicht bin ich bald weg und ich rotz mich durch Schrott und verballer das Geld auf meinem Konto wie ein Schmuck. Und ich hab viel zu oft einen besoffenen Kopf und steh neben der Spur so wie Tottenham Hot. Du hast viel zu sagen, du hast voll viel Ahnung. Erzähl mir bitte keine Geschichten. Ich sitz seit 12 Jahren jede Nacht vor dem weißen Blatt wie ein Spaß. Ich schreibe Gedichte, ja. Du willst dich treffen und wir wollen reden. Doch ich schlag dir auf den Bauch wie frittierter Käse. Guck, wir sitzen zu 12 in einem Siebensitzer. Was für Wodka, ich trink den Benzinkanister. Du tickst miese Kilos, babbel doch nicht. Du hast Immobilien, ach babbel doch nicht. Du hast viele Bitcoins, babbel doch nicht. Du hast auch ne Waffe, ach babbel doch nicht. Du ziehst gar kein Coca, babbel doch nicht. Geld verdient von deinem Sofa, babbel doch nicht. Du kannst voll krass rappen und würdest mich boxen. Bis bei den Hells Angels, babbel doch nicht. Du fickst meine Mutter, ach babbel doch nicht. Ich fick deine Mutter, sie babbelt ganz nett. Du bist voll der Hurensohn, du lügst und bist nervig und keiner will dich haben. Alter, da hast du recht. Ich stehe vor Mike und ich knall die Parts rein. Ich reg mich mehr auf, als wenn grad die Bahn streikt. Ich fresse Rapper aus dem Parmesan-Leib. Hört sich leicht an, doch war ne Wahnsinnsarbeit. Egal was mal war, du hast nur diese Chance. Du hast Gott und du gibst niemals auf. Ja, an dem Tag, an dem ich aufgib, soll der Teufel mich holen. Und will der Teufel mich holen, ja, dann hau ich ihm aufs Maul. Ich komme rein mit nem Mongopart. Du weißt immer mit peinlicher Entourage. Vielleicht hab ich ne leichte und lockere Art. Ich klär mir deine Mama, obgleich es ein Monstrum war. Du siehst, wie ich deine Ische geil in dem Profik. Auch wenn sie gesagt hat, sie bleibt treu wie Moritz. Und trotzdem liegt sie in meinem Bett, wie du siehst. Doch ich kann alles erklären, so wie ChatGPT. Frankfurt, Bratwurst, Kuchen. Ich stehe in der Sonne und trinke den Äppler. Komme aus dem Tanzhaus 12 Stunden später und stehe an der Hauptwache mit einem Messer. Du tickst miese Kilos, babbel doch nicht. Du hast Immobilien, ach babbel doch nicht. Du hast viele Bitcoins, babbel doch nicht. Du hast auch ne Waffe, ach babbel doch nicht. Du ziehst gar kein Coca, babbel doch nicht. Geld verdient von deinem Sofa, babbel doch nicht. Du kannst voll krass rappen und würdest mich boxen. Bis bei den Hells Angels, babbel doch nicht. Du fickst meine Mutter, ach babbel doch nicht. Ich fick deine Mutter, sie babbelt ganz nett. Du bist voll der Hurensohn, du lügst und bist nervig und keiner will dich haben. Alter, da hast du recht. Babbel doch nicht. Babbel doch nicht. Babbel doch nicht. Ach, babbel doch nicht.